Die ausländischen Medien berichteten kürzlich über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un. Die russische Nachrichtenagentur TASS, die japanische Kyodo, der inländische und internationale Rundfunk und der Rundfunk in 7 Nationalsprachen von Guinea, die US-amerikanische Internetwebsite Google News und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Student Committees und des nationalen Soziologie Student Committees der Demokratischen Republik Kongo und die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands. Nachrichten über die Fahrtanleitungen teilte mit, dass Genosse Kim Jong-un die Schifffahrtübung des Gebirgsinfanteriebataillons der 1045. Truppe der koreanischen Volksarmee geleitet hatte. Die nepalesische Zeitung Arpan, die Internet-Homepages der nepalesischen Journalistengesellschaft für das Studium der Soziologie und der Songun-Politik und der nepalesisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft, der inländische und internationale Rundfunk und der Rundfunk in 7 Nationalsprachen von Guinea und die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Fahrtanleitungen meldeten, dass er den Kommandostab des großen 380. Truppenverbandes der koreanischen Volksarmee inspiziert hatte. Auf den Zeitungen und Internet-Homepages erschienen die Fotos von Kim Jong-un.